Bitte helfen Sie mir. Der Podcasten. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Podcasten. Ihr wartet sicher schon bestimmt auf die Antwort des letzten Briefes. Aber bevor wir dazu kommen, kurze Erklärung für alle Neueinsteiger. Der Podcasten ist ein Podcast, in dem ihr Briefe hören werdet oder hört, die ich vor längerer Zeit mal an große deutsche Unternehmen geschrieben habe. In den Briefen geht es immer um sehr außergewöhnliche Probleme meinerseits. Natürlich fingierte Probleme. Ja, und wie diese Unternehmen darauf reagieren, das wollte ich halt austesten. Und da sind interessante Reaktionen zusammengekommen und ich hoffe auch unterhaltsame Briefe. Ja, im letzten Podcast ging es ja darum, dass ich bei der Ermann AG ein Stück Allgäu bestellt habe, denn ich habe ein Werbeplakat entdeckt, wo genau mit diesem Slogan Werbung gemacht wurde. Und zwar schrieb das Unternehmen auf den Werbeplakaten: Ermann, ein Stück Allgäu. Ja, ich habe, wie gesagt, mich an das Unternehmen gewandt und wie es denn machbar wäre, dieses Stück Allgäu zu bestellen. Und was da im Detail, worum es da im Detail ging, das könnt ihr im letzten Podcast nachhören. In der heutigen Ausgabe gibt es die Antwort, denn die Ermann AG hat reagiert. Ja, da wollen wir uns mal anhören, was die Ermann AG geschrieben hat. Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 18.05.1998, in dem Sie bei uns als Rezept gegen Ihr Heimweh ein Stück Allgäu bestellen wollen. Wir freuen uns, dass wir Ihnen diesen Wunsch so einfach erfüllen können. Das Stück Allgäu ist die richtige Allgäuer Milch, die in jedem Ermann-Produkt steckt. Ermann-Produkte und damit das Stück Allgäu gibt es in ganz Deutschland nahezu in jedem Lebensmittelmarkt. Sie können es in vielen verschiedenen Produkten und Fruchtvarianten kaufen, ganz ohne Vorbestellung, ohne Mindestabnahmemengen. Die angefragten Kühe können wir leider nicht mitliefern, aber dafür bekommen Sie ja das Beste der Allgäuer Kühe. Die Milch. Wenn Sie uns jetzt nicht glauben, probieren Sie unsere Produkte und genießen Sie ein kleines Stück Allgäu Löffel für Löffel. Wir hoffen, dass Sie in unseren Produkten ein angenehmes Mittel gegen Ihr Heimweh finden und würden uns freuen, Sie künftig zum ständig wachsenden Kreis der Ermann-Freunde zählen zu dürfen. Mit Allgäu frischen Grüßen, die Ermann AG aus Oberschöneck im Allgäu. Unterschrieben vom Vertrieb und Marketing, gleich von zwei Leuten. Da haben wohl zwei Leute auch an dem Brief gesessen. Ja, die Antwort kam übrigens am 2. Juli. Das Schreiben war vom 18. Mai. Ja, da liegt ein bisschen Zeit zwischen, aber sie haben reagiert. Das hat nicht jedes Unternehmen gemacht, aber die Ermann AG hatte eine passende Antwort parat, wenn auch versteckt. Deswegen mussten sie so lange suchen. Ja, das war also das Thema Ermann im Podcasten. Ja, was demnächst auf uns zukommt, oder auf euch, auf mich ist es ja schon vor einigen Jahren zugekommen, das verrate ich jetzt noch nicht. Das wird auf jeden Fall ein neues Problem, möglicherweise an einen Süßwarenhersteller. Schauen wir mal. Ja, alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite www.silfmedia.de/blog. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare abgeben wollt, könnt ihr das gern dort tun. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcasten. Und ich sage mal, bis dahin macht's gut, macht keinen Unsinn und tschüss.